mal. Kaputt, kaputt, der Papa ist kaputt. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Kaputt, kaputt, wir machen alles kaputt. Dreck zu Dreck und alle Pullen weg, ja alle weg. Es ist egal, was die Leute von uns denken, wenn sie ihre Köpfe nach uns verrenken. Uns ist egal, wie viel uns auch hassen, mit ihrem Scheiß können sie uns in Ruhe lassen. Kaputt, kaputt, wir machen alles kaputt. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Kaputt, kaputt.